Aus dieser kämpferischen Haltung verabscheut der Nationalsozialismus ein verweichlichendes Wohlleben. Er ist der Todfeind der Ich-Sucht und des Materialismus, die zu einem ausschweifenden Leben führen. Er fordert Einfachheit, Schlichtheit und Beradheit in der Lebensführung. Das bäuerlich Starke und Echte und das soldatisch Harte soll jeden Deutschen erfüllen, gleich viel, ob er seinem Volk in der Stadt oder auf dem Lande mit der Waffe oder an der Werkbank dient. Neben dem Kampf steht der Stolz. Der Stolz auf die angestammte Art, Stolz auf die Leistung, Stolz auf den Sieg nach dem Kampf. Gehorsam erfüllt der Offizier seine Pflicht, aber als stolzer und freier Mann. Und so steht er auch vor seinem Gott, aufrecht mit der Bitte um Kraft und Stärke, in Ehren bestehen zu können. In dieser Haltung liegen die Grundlagen eines germanisch-deutschen Herrenmenschentums, das der Offizier am sichtbarsten zu vertreten hat. Berechtigter Stolz, edle Gesinnung und adelige Haltung kennzeichnen seine Art. Wir bekennen uns zu Ehre und Treue, die beide unlösbar zusammengehören. Der Begriff der Ehre ist das Zentrum germanischen Seins. Um Ehre und Ruhm, Freiheit, Mut und Stolz kreiste das Leben unserer Vorfahren. Ihr Leben war immer rein und groß, solange die Ehre den Vorrang hatte. Das germanische Europa beschenkte die Welt mit leuchtendsten Idealen des Menschentums, mit der Lehre von dem Charakterwert als Grundlage aller Gesittung, mit dem Hochgesang auf die höchsten Werte des nordischen Wesens, auf die Idee der Gewissenfreiheit und der Ehre. Alfred Rosenberg, der Mythos des 20. Jahrhunderts. In den letzten Jahrhunderten wurde die hohe Auffassung von der Ehre stark beeinträchtigt von den Ideen der Demut und der Humanität. Der Führer machte die Ehre wieder zum Ausgangspunkt des gesamten deutschen Lebens. Die Ehre ist das innere Gesetz, das Gewissen, das unser ganzes Tun und Handeln und unsere Einstellung zur Volksgemeinschaft diktiert. Sie ist nie auf sich allein bezogen, sondern findet ihre eigentliche Deutung in dem Verhältnis des Ichs zur Gemeinschaft. Germanisch-deutsche Eheauffassung lässt das eigene Ich zugunsten der Ehre des Volkes zurücktreten. Unsere nationalsozialistische Weltanschauung mit ihren Lebens- und Blutgesetzen ruht auf der Ehre. Der sozialistische Gedanke des freiwilligen Dienstes für das Volk und das Streben nach Reinerhaltung und Höherentwicklung unseres Blutes entwickelt sich aus der Ehre. Die Ehre des Offiziers ist die Ehre seiner Nation und die Ehre der Nation ist die Ehre des Offiziers. Wer aber die Ehre im Leibe hat, wird nie seinen Kameraden, sein Volk oder gar seinen Führer im Stich lassen. Aus der Ehre erwächst also die Treue. Viele Dinge auf dieser Erde können verziehen werden, aber eines niemals, die Untreue. Die Treue, die wir dem Führer geschworen haben, muss uns ebenso heilig sein wie die Treue zum deutschen germanischen Volk, seinem Wissen und seiner Art, wie die Treue zum Blut, zu unseren Ahnen und Enkeln, Treue zu unserer Sippe, Treue zum Kameraden und Treue zu den unverrückbaren Gesetzen des Anstandes, der Sauberkeit und der Ritterlichkeit. In der hohen Auffassung von Ehre und Treue zeigt sich der Adel des deutschen Menschen. Wir bekennen uns zum Gehorsam, der bedingungslos aus höchster Freiwilligkeit, aus dem Dienst an unserer Weltanschauung kommt, der bereit ist, jedes Opfer zu bringen. Mit der Ehre steht und fällt die Freiheit. Germanische Freiheit ist nicht zu verwechseln mit dem liberalistischen Begriff der Freiheit, die zu ich-süchtiger Zügellosigkeit ausartet. Sie ist innere Freiheit, Gewissensfreiheit, Freiheit der Seele, Freiheit der vollen Entfaltung der Persönlichkeit zum Nutzen der Gemeinschaft. Wir nennen uns frei, wenn wir den Befehlen unseres eigenen Wesens, das wir nicht geschaffen, sondern das wir von anderen, nämlich unseren Eltern, ererbt haben, folgen können. So fühlt sich das Volk frei, dass seine politische Umwelt, seine Kultur und seine Frömmigkeit nach seiner rassischen Art und unter voller Ausnutzung seiner erblichen Kräfte und Fähigkeiten gestalten kann. Je größer daher das Freiheitsverlangen eines Volkes ist, umso mehr muss es die Erkenntnis seiner erblichen Bindungen bejahen, denn nur dann, wenn es ganz aufmerksam seinen ererbten Antrieben lauscht und folgt, wird es sich nicht fremdvölkischen und fremdrassischen Einflüssen beugen, sondern nur der Stimme seines Blutes, seiner Vernunft und seines Gefühls. Stengel von Rutkowski, von Allmacht und Ordnung des Lebens. Aus freiem Entschluss folgt der Germane seinem Führer, immer getragen von dem Willen, die Ehre und Freiheit seiner Blutsgemeinschaft, seines Volkes zu schützen. Für die Freiheit seiner Nation kämpfen und sein Leben hingeben zu können, ist ihm die höchste Ehre. lieber tot als Sklav. Aus dem Kampf für die Ehre und Freiheit der Nation erwächst das Verhältnis Führer-Gefolgschaft, erwächst die germanische Treue und der Gehorsam. Nur der ist frei, der aus dem Adel seiner Seele in treuer Gefolgschaft zu dem erwählten Führer kämpfend für sein Volk eintritt. Nur in einem freien Volk ist er selbst frei und glücklich. Und so ist auch der Waffendienst des deutschen Mannes zu verstehen. Er hat nichts mit Zurücksetzung ziviler Rechte zu tun. Er ist freiwilliger Dienst um Ehre und Freiheit der Nation. Diese Freiheit des Willens ist die große schöpferische Kraft der nordischen Seele, die gestaltend im Einzelnen wie im Volke wirkt. In diesem Adel der Gesinnung wurzelt das nordische Führer- und Gefolgschaftsprinzip. Ehre und Freiheit trieben die Einzelnen in die Ferne und Unabhängigkeit, in Länder, wo Raum für Herren war, oder ließen sie auf ihren Höfen und Burgen bis zum letzten Mann um ihre Selbstständigkeit kämpfen. Alfred Rosenberg, Mythos des 20. Jahrhunderts. Treue, Ehre und Gehorsam zusammen bedingen das gerade für den germanischen Menschen so charakteristische Verhältnis von Führung und Gefolgschaft, dass den artfremden Kräften, die in unserem Raum Einfluss zu gewinnen suchten, immer besonders ein Dorn im Auge war, das aber, wenn es sich rein entfalten konnte, unser Volk stets zu den größten Leistungen befähigte. Das Fundament der unlösbaren Gemeinschaft von Führer und Gefolgschaft ist das gemeinsame Ideal, der gemeinsame Kampf, der gleiche Glaube an eine große Idee und ihre Kraft, die einheitliche Weltanschauung, der gleiche Glaube an das Volk und seine Sendung. Aus der Gemeinsamkeit der Zielsetzung und des Glaubens ergibt sich die Zusammenballung stärkster willensmäßiger Kräfte, die die Gefolgschaft in treuer Verbundenheit zum Führer zur Tat bringen. Führer ist derjenige, der Menschen formen und erziehen kann, der sie mit der Glaubenskraft seiner Seele erfüllt und sie mit seinem Vorbild zu größten Taten mitreißt. Ein Führer, und dies gilt vor allem für den Offizier, muss seine Gefolgschaft durch sein Vorbild, durch die Macht seiner Persönlichkeit und durch den Glauben an Führer und Volk und an die Kraft der Weltanschauung an sich ketten, sie zu freiwilliger Unterordnung bringen, zu verantwortlicher Mitgestaltung an dem großen Ziel veranlassen und zu letzter Einsatzbereitschaft begeistern. Der Wille des Führers muss zum Glauben der Gefolgschaft werden. Dieser Glaube führt zu höchster Entfaltung seelischer Kräfte bei Führer und Mann. Germanisch-deutsches Führertum baut auf dem Prinzip der Verantwortlichkeit auf, die von Charakter, Willensstärke und Können abhängt. Der Führer sagt, wer Führer sein will, trägt bei höchster, unumschränkter Autorität auch die letzte und schwerste Verantwortung.